Erst im vierten Jahr von König Darius sprach Gott zu Sachaja. Es war der vierte Tag im neunten Monat. Zweiter Männer aus Bethel schickten Leute zum Tempel. Sie wollten Gott um Hilfe bitten. Dritter, sie fragten die Priester und Propheten, sollen wir weiter fasten und weinen? Wir machen das schon lange. Vierter, dann sprach Gott der Herr zu mir. Fünfter, sagt dem Volk und den Priestern, ihr habt 70 Jahre lang gefastet. Habt ihr das wirklich für mich getan? Sechster, wenn ihr esst und trinkt, dann tut ihr das nur für euch selbst. Rasse 7. Gott sagte das schon früher durch die Propheten. Damals lebten viele Menschen in Jerusalem und in den Städten. Achter, Gott sprach noch einmal zu Sachaja. Neunter, Gott sagt, seid ehrlich vor Gericht. Seid gut und freundlich zueinander. Zehnter, helft Witwen, Waisen, Fremden und Armen. Denkt nichts Böses über andere Menschen. Elfter, aber die Menschen wollten nicht hören. Sie drehten sich weg und hörten nicht zu. Zwölfter, ihre Herzen wurden hart wie Stein. Sie hörten nicht auf Gottes Worte. Deshalb wurde Gott sehr zornig. Dreizehnter, Gott rief sie, aber sie hörten nicht. Jetzt rufen sie zu Gott, aber er hört nicht. Vierzehnter, Gott schickte sie in fremde Länder. Das Land wurde leer wie eine Wüste. Niemand wohnte mehr dort.